gehört die Radiorunde Hamm mit der Sendung Musikdünger an eurem Dienstagabend. Thema heute ist der Verein Cityverkehr aus Hamm. Was der Verein für einen Zweck erfüllt und was die Jungs in ihrer Freizeit ehrenamtlich so machen, darüber sprechen wir gleich nach Primo und Raff Camora. Das hört ihr jetzt schon. Mein Name ist Paul Scharapow. Ich wünsche euch einen schönen Restdienstag mit der Radiorunde Hamm. Moin! Es kam mit und alles an, wie es eskaliert. Man spielt uns die Bucke, die Pizza, Bruder, bist du das rasiert? Wir waren die Ersten, ja, die Ersten in Deutschland, Platin der Stempel. Plötzlich waren Gangs am Tanzen auf westafrikanischen Sample. Für sie war die Mucke nur Coco Jumbo. Doch sahen dann im Club alle Frauen gehen ab. Früher war nicht um mein Kroko so broke. Heute hat Kroko einen ausgeschnappt. Schnapp, schnapp, schnapp. Ficke Prominente aus der A-Park-Klasse, denn sie alle wollen Flaschen. Sparer, Schwanz, egal ob Camorra oder Alabasa. So ganz, ganz, ganz. Doch ein bisschen zum Beat für dein Snapchat. Es werden neidische Blicke geerntet. Doch es gibt keinen Stress, du bist nie mein Chef. Nur ein Nick, so wie Chefcat. Nenn mich Primo. Der Zweite, der Dritte schreibt keine Geschichte. Mein Team Primo. Jamaika, Afrika, Teil meiner Clique. Lass mal an, mein Amigo. Willkommen in Wien. Du findest mich unter der Sonne. Ich schon auf Paribu. Kontrollieren wie der Vatikan, Vatikan. Fressen Rapper auf, Kannibalen, Kannibalen. Gruß an meine Arabs und die Jungs aus dem Balkan. Remo Clan, Ali Khan, ja Salam. Panamera. Fucker so wie Cannavaro. Tausende Probleme, aber parallel top. Abschale auf dem Kopf wie Calimero. Sie kannten die Mucke von Renner und Ray. Doch wir kamen ins Game wie NWA. Parade im Cabriolet. Ja, ja, ja, wir lassen uns gehen. Kaufen von Donna Versace in den. Gar kein Problem, alles wird enden. Drum beginne ich jetzt, um die Dame zu sehen. Nenn mich Primo. Der Zweite, der Dritte schreibt keine Geschichte. Mein Team Primo. Jamaika, Afrika, Teil meiner Clique. Ja, Mann, Primo, Primo. Lass mal an meiner Ansicht. Willkommen in Wien. Du findest mich unter der Sonne, mich schon und Farido. Nenn mich Primo. Der Zweite, der Dritte schreibt keine Geschichte. Mein Team Primo, Jamaika, Afrika, Teil meiner Clique. Ja, Mann, Primo, Primo, lass mal an, mein Amigo. Willkommen in Wien, du findest mich unter der Sonne, mich schon und Farido. Bruder, du kannst mir vertrauen, der ist die Capoeira. Wenn es alles kommt, schnappst du deinen Traum, wie lange man nur da. Drei Scheiß und ich mein Raum, mein Schwanz macht Capoeira. Habe den Glück gereist, als ich dich gekämpft habe. Ja, Mahlzeit, der Turm war eine Currywurst, Pommes weiß, so ein schönes Schnitzel, ein Hotdog, ein halbes Hähnchen und dann machst du mir noch ein paar Pullen Cola dabei, woll? Klar, Schnuggi, so viel du brauchst, bei der Radiorunde Hamm. I saw it coming from miles away. I better speak up if I got something to say. Cause it ain't over until she sings. You had your reasons, you had a few. But you know that I would go anywhere for you. a fire like yours. No, it ain't over until she sings. Yeah. Right where you want it, down on my knees. You got me begging, pretty baby, set me free. Cause it ain't over until she sings. Come a little closer, let me taste your smile. Until the morning light. Ain't no going back the way you look tonight. I see it in your eyes. I just need to get it off my chest. Yeah, more than you know. Yeah, more than you know. You should know that baby, you're the best. Yeah, more than you know. Yeah, more than you know. Yeah, more than you know. Yeah, more than you know. Yeah, more than you know. Yeah, more than you know. Yeah, more than you know. More Than You Know gehört hier bei der Radiorunde Hamm in der Sendung Musikdünger. Mein Name ist Paul Scharapow und wir haben heute zwei Studiogäste im Studio der Radiorunde Hamm. Stellt euch doch mal vor. Ja, mein Name ist Philipp Haare, ich bin 21 Jahre alt, der Gründer, aktuell erster Vorsitzender im Verein. Ja, privat bin ich auch Busfahrer seit diesem Jahr. Ich habe meine Ausbildung begonnen und ja, ich interessiere mich schon seit ich klein bin für Omnibusse. Ja, mein Name ist Lars Römermann, ich bin 20 Jahre alt und bin erster Beisitzender bei Cityverkehr e.V. Ich interessiere mich privat für das Thema ÖPNV und Busse und werde nächstes Jahr auch meine Ausbildung zum Fahrer beginnen. Welches Ziel verfolgt ihr genau? Der Verein hat sich auf die Fahne geschrieben, die kulturelle Geschichte des öffentlichen Personennahverkehrs in Hamm zu erhalten, sowie auch die echten Fahrzeuge. Lars, seit wann gibt es den Verein? Also den Verein als Verein gibt es seit dem 30.08.2014. Allerdings hatten wir vorher schon eine Art Interessengemeinschaft mit Website und so weiter. Die gab es seit 2006. Ja, du sagst, es gab bereits zuvor eine Interessensgemeinschaft. Philipp, wie kam es denn zur Gründung des Vereins? Ja, zur Gründung des Vereins kam es, wir wollen die Leute von den Autos in die Busse locken quasi. Und das erreicht man mit einem Verein deutlich besser als mit einer Interessengemeinschaft. Interessengemeinschaft gab es bereits vor der Gründung des Vereins. Was war das genau für eine Interessengemeinschaft? Was habt ihr genau gemacht? Ja, wir haben zuerst Busfotos gemacht. Wir haben dokumentiert, wo welches Fahrzeug auf welchen Linien fuhr und warum. Wir haben auch dokumentiert, wo die ausgemusterten Fahrzeuge hingingen, was mit denen passiert ist, ob sie verschrottet worden sind, ob sie jetzt in Kasachstan, in Polen oder sowas unterwegs sind, wie sie jetzt aussehen, wie sie dort gefördert werden. Und ja, es kam halt dazu, wir haben eine riesen Datenbank von Fahrzeugen, die in Hamm gefahren sind und die auch bereits schon in den 70er Jahren, 80er Jahren schon ausgemustert worden sind. Da haben wir auch einige Unterstützung bekommen und Fotos. Philipp, ich weiß, dass zum Beispiel bei der Stadt Hamm jetzt die Stadtwerke fährt und auch andere Unternehmen. Konzentriert ihr euch da jetzt genau auf ein Unternehmen oder auf verschiedene? Ja, im Hauptpunkt sind wir bei der Stadtwerke Hamm. Also da konzentrieren wir uns irgendwie, da haben wir uns drauf konzentriert. Nebenbei natürlich auch die anderen Verkehrsbetriebe wie Breitenbach, Kiese, Hammer Busreisen. Ihr seid ja bereits ein ganz großer Verein. Von euch hat man ja auch im Westfälischen Anzeiger gelesen. Lars, wie viele Mitglieder habt ihr genau? Also wir haben 30 Mitglieder. Wir freuen uns allerdings auch über jedes weitere Mitglied. Philipp Haarek und Lars Rimmermann vom Verein Cityverkehr sind heute im Studio der Radiorunde Hamm. Wir sprechen mit Ihnen über den kulturellen Erhalt des öffentlichen Personennahverkehrs in Hamm. Mein Name ist Paul Scharapow und ich wünsche euch einen schönen Dienstag. Jetzt für euch Justin Bieber. Did she get the job she wanted? So that car that gave her problems. I'm just curious but I'm honest. Do you wondering why I've been calling? Like I got ulterior motives. didn't end this so good. But you know we had something so good. I'm wondering, can we still be friends? Can we still be friends? Doesn't have to end. And if it ends, can we be friends? If you got a body to hold you tight since I left, since I left. Wondering if you think about me. Actually, don't answer that. Though you're wondering why I've been calling, like I got ulterior motives. Though we didn't end this so good. But you know we had something so good. I'm wondering, can we still be friends? Can we still be friends? Doesn't have to end. And if it ends, can we be friends? I've been calling, like I got ulterior motives. No, we didn't end this so good. But you know we had something so good. I'm wondering, can we still be friends? Can we still be friends? Doesn't have to. Radio Runde Hamm. Jetzt in vielen neuen Geschmacksrichtungen. Probieren Sie doch mal. Radio Runde Hamm, da weiß man, was man hat. Guten Abend. Und jetzt steh ich vor dir. Ich weiß, dass du einen Freund hast, Baby, ich bin gut informiert. Ja. Aber vergiss dein Freund, denn du bist heute mit mir. Ja, okay, ich hab kein gutes Zeugnis, aber dafür buntes Papier. Ja, ja, ja, ja. Wie sie war, ja, sie sah. Bist du heute nur für mich da? Keine andere Big Booty, die wahrscheinlich dreite wie du, deshalb bin ich für dich da. Aber sag mir, kommst du wieder? Oder wird das nur ein One-Night-Stand? Oder wird das nur ein One-Night-Stand? Ja, ja, ja. Ich schick dir den Drums von me and you, Cassie, Jackie, Habibi, ich hab Ace and Cool. Denn mein Kopf ist cool, Kaffa, Leila, Abati, Kokosnuss, Bettina, Bati, Alkari. Mach dir keine Sorgen um nichts, heute sorge ich mich um dich wie kein anderer. Keine Bikini-Steffen an deiner Schulter, verratet mir, dass du nicht lang auf der Bank lagst. Kein Zeitdruck, Baby, mach langsam, tanz, Baby, tanz, ja. Kein Zeitdruck, Baby, mach langsam, tanz, Baby, tanz, ja. Denn du bist heute mit mir. Baby, vergiss dein Freund, denn du bist heute mit mir. Leg ne Platte von Biggie, komm, mach das Radio aus. Mache nicht Hit, was deine Reime geil. Oder warum fühlst du meine Hand unter denselben Kleid? Habibi, you hit or die. Ich lasse dich halt nicht allein. Egal wohin ich gehe, du bist mit mir. Nur du bekommst meine Aufmerksamkeit. Egal was halt noch passiert, dir wird es gut gehen, Habibi. Denn du bist heute mit mir. Heute mit mir gehört bei der Radiorunde Hamm von Nimo. Mein Name ist Paul Scharapow und wir sprechen heute über den feinen Cityverkehr aus Hamm. Dazu sind Philipp Harig, der erste Vorsitzende des Vereins, und Lars Rümmermann, Beisitzer vom Verein, hier im Studio am Hesener Wald. Ihr kümmert euch um den kulturellen Erhalt des öffentlichen Personalverkehrs. Was genau kann ich mir darunter vorstellen, Lars? Ja, und der Halt des öffentlichen Nahverkehrs kann man sich zum einen natürlich vorstellen, alte Fahrpläne und so weiter, alte Fotos, beispielsweise in 50er Jahren und so weiter, was ja schon verdammt lang her ist, aber auch Fahrzeuge. Wir haben selber zum Beispiel einen alten Wagen der Stadtwerke Hamm aus den 90er Jahren, welchen wir von denen quasi direkt übernommen haben und welcher jetzt von uns nochmal gereinigt wird, historisch aufgearbeitet wird, wieder in guten Zustand versetzt wird. Ja, du hast gesagt, ihr habt jetzt einen Bus, den ihr auch restauriert, in einen guten Zustand versetzt. Ich habe auf eurer Website gesehen, dass ihr einen eigenen Bus ja auch habt. Wie kam es denn zu diesem Kauf eines Busses? Ja, wir haben sogar 3 Fahrzeuge aktuell, alle von dem Typ MAN. Wir haben aktuell 2 Oldtimer quasi. Der eine Oldtimer wird schon derzeit aufbereitet. Da hilft uns Truck Center Ducke aktuell sehr, ganz stark dabei, dieses Fahrzeug zu restaurieren. Das Fahrzeug ist vom Baujahr 86 und soll wieder in den alten Stadtwerke Hamm-Lack zurückversetzt werden. Dann haben wir ein Fahrzeug vom Baujahr 82, der ehemals aus dem Raum Hamburg kommt. Und dieser Bus soll jetzt auch in Kürze nach der ersten Restaurierung auch angefangen werden. Da ist natürlich einiges mehr zu machen. Und ja, der Gelenkbus, der ist eigentlich einsatzbereit. Lars, so ein Omnibus ist ja sicherlich extrem teuer. Wie konntet ihr euch denn in euren jungen Jahren bereits das leisten, so einen Bus zu kaufen? Naja, Teamplay ist der wichtige Faktor dabei. Allein so einen Bus kaufen, das ist natürlich gerade in unserem Alter schwer. Allerdings sind wir mehrere Leute, welche sich den Bus dann zusammengekauft haben. Beziehungsweise die Fahrzeuge, wobei das teuerste nicht mal unbedingt die Anschaffung ist, sondern die Erhaltungskosten. Zum Beispiel allein schon neue Reifen. Das kennt man ja vom Auto mit Sommerreifen und so weiter. Aber auch einfache Dinge wie neue Scheibe. Wir hatten einen Vorfall mit Vandalismus an unserer Fahrzeuge. Da mussten wir dann eine neue Scheibe importieren lassen aus Brasilien, da es nur noch dort Ersatzteile gab. Und das ist natürlich extrem teuer. Ja, kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen. Philipp, du hast gesagt, du bist jetzt Busfahrer. Lars, du bist auf dem besten Weg dahin. Alle, die im Verein tätig sein möchten oder auch tätig sind, die haben die Grundvoraussetzung, erstmal Busfahrer zu sein. Oder wie kann ich mir das vorstellen? Nein, wir haben verschiedene Gruppen bei uns im Verein. Wir sind nicht nur für die Busse zuständig, wie Lars schon gerade sagte. Wir erhalten auch die Geschichte des öffentlichen Personalverkehrs. Wir haben unter anderem einen Vereinsshop. Wir haben die Werkstatt, da kann jeder mit anfassen, jeder mit helfen. Wir haben wirklich Leute in dieser Werkstatt, die auch Schrauber sind und die das auch gelernt haben. Und wenn man das mal nicht weiß, kann man gerne fragen, den Kollegen. Und dann helfen wir auch. Also das kriegen wir alles schon miteinander hin. Ja, das hört sich auf jeden Fall gut an. Philipp Harig und Lars Rümmermann vom Verein Cityverkehr sind heute im Studio der Radiorunde Hamm. Wie die ehrenamtliche Arbeit im Verein genau aussieht und ob der Verein mit ihren Bussen auch Sonderfahrten anbietet, darüber sprechen wir gleich hier bei der Radiorunde Hamm. Mein Name ist Paul Scharapow. Ich wünsche euch einen schönen Dienstagabend. Man sagt, der Sky ist der Limit. Auf einmal durchstreift man den Orbit.

wird unser Fahrpersonal geschult quasi, wie zum Beispiel man zu verschiedenen Kategorien der Personen, die wir zum Beispiel fahren, wie die sich da verhalten sollen. Wir haben aber auch das Begleitpersonal. Das Begleitpersonal sind bei uns Schaffner. Wenn wir Fahrten machen, dann ist das alter Stil. Wir haben eigene Schaffner bei uns im Fahrzeug. Wie kann ich mir das genau vorstellen? Das heißt, früher war das ja so, der Schaffner ist durch den Bus gegangen mit so einer Tasche, mit so einem Geldbeutel und irgendwie Fahrkarten. Wie läuft das bei euch ab? Ja, genau so läuft es bei uns auch ab. Also gerade am Anfang der Sonderfahrten oder sowas, gerade wenn wir die Stadtrundfahrten oder sowas machen, das Geld nehmen wir über den Schaffner ein. Also wir zahlen nicht. Man kann natürlich auch im Voraus zahlen, man kann aber auch beim Fahrer zahlen, aber auch beim Schaffner. Ja, und dann gibt es wirklich, wie früher auch, so eine richtige Fahrkarte, die wird aus Papier eben noch mit dem Kugelschreiber ausgefüllt, oder wie kann ich mir das genau vorstellen? Ja, genau. Und wir haben auch so ganz alte Stempel noch, wo die Fahrkarten gelocht werden und sowas. Und ja. Philipp, du hast ja bereits gesagt, ihr macht ja auch Sonderfahrten. Lars, was kann ich mir unter diesen Sonderfahrten genau vorstellen? Sind das weitere Reisen oder macht ihr Standortfahrten? Also wir bieten verschiedene Sachen an. Weitere Reisen sind mit unseren Linienfahrzeugen schwer möglich. Allerdings bieten wir zum Beispiel Stadtrundfahrten an. Dort arbeiten wir aktuell mit der Stadt Hamm zusammen, suchen nach einem Konzept, aber auch mit anderen Vereinen und so weiter. Allerdings bieten wir auch allgemein Vergnügungsfahrten, könnte man sagen, an. Also beispielsweise, dass wir eine Personengruppe, dann wollen wir mal alte Omas zur Kirche bringen und so weiter, wenn die Interesse dran haben. Oder auch mal Leute zu einer Feier, solange es halt nicht ausartet. Also wir wollen jetzt kein Besäufnis in unseren Fahrzeugen haben. Ihr habt ja bereits mir im Vorgespräch erzählt, dass diese Sonderfahrten für die Zukunft auf jeden Fall geplant sind. Philipp, wie kann man euch denn buchen? Wie kann ich mich an euch wenden, genau? Aktuell kann man uns über die E-Mail-Adresse info@cityverkehr.eu buchen. Aktuell ist es aber noch kein Fahrzeug angemeldet. Das ist jetzt für das Jahr 2018 geplant, dass unser Oldtimer und unser Gelenkbus zugelassen werden. Und dann wird es auch auf unserer neuen Internetseite, die jetzt in Kürze rauskommt, auch ein Kontaktformular geben. Lars, du hast ja bereits gerade schon gesagt, dass ihr eine Kooperation, eine Zusammenarbeit mit der Stadtwerke Hamm habt. Wie präsentiert ihr euch mit dem Verein in der Öffentlichkeit? Also welche Aktionen führt ihr genau durch, um auf euch aufmerksam zu machen? Also wir arbeiten auch mit anderen Vereinen aus Hamm zusammen, jetzt nicht nur Omnibusvereinen. Beispielsweise sei hier das Martin-Luther-Viertel erwähnt, der dortige Förderverein. Die gestalten jetzt demnächst die Haltestelle Westentor um, die ja an der der Zahn der Zeit genagt hat. Die soll zum Kunstbahnhof umgestaltet werden. Und wir sind dabei, sollen zum Beispiel historische Haltestellenschilder aufgehangen werden. Und auch bei der Eröffnung werden wir dann mit einem Fahrzeug dabei sein. Wird dann so im Februar, März stattfinden. Diesen Jahres. Ja. Ihr hört die Radiorunde Hamm. Mein Name ist Paul Scharapow und wir sprechen heute über den Verein Cityverkehr, der sich in Hamm um den kulturellen Erhalt des öffentlichen Personennahverkehrs kümmert. Dazu habe ich zwei Studiogäste, Philipp Harich und der Lars Römermann sind im Studio. Hier geht's aber erstmal Leiser von Lea, ganz neu hier bei uns. Ich liege schon wieder hierher verirrt. Du sprichst von Partys in New York, von Shootings in Paris. Mal ganz nebenbei schmeißt du den besten Rave in Wien klar. Aha, hab schon verstanden. Und alle meine Freunde finden, dass ich leiser bin. Dass ich leiser bin, leiser seit ich bei dir bin. Alle meine Freunde fragen, ob ich glücklich bin. Weil ich leiser bin, leiser seit ich bei dir bin. Yeah. nie, wie ich bin, wie ich eigentlich bin. Und alle meine Freunde finden, dass ich leiser bin, dass ich leiser bin, leiser, seit ich bei dir bin. Alle meine Freunde fragen, ob ich glücklich bin, weil ich leiser bin, leiser, seit ich bei dir bin. Dass ich leiser bin. Na, wenn das eine Frau zu mir sagt, dann kann ich mich ja eigentlich nur noch schämen. Ihr hört die Radiorunde Hamm mit der Sendung Musikdünger. Mein Name ist Paul Scharapow, der ist hier am Mikro. Und im Studio sind Lars Rimmermann und Philipp Harig vom Verein Cityverkehr. Philipp, wenn ich interessiert bin an der Mitarbeit in eurem Verein, wie kann ich euch genau kontaktieren? Man kann uns über Facebook sowie auf unserer Internetseite kontaktieren, auch wenn wir öffentlich am Stand sind. Wir sind öfters öffentlich an Ständen in der Innenstadt, im Maximilianpark oder sonstiges. Termine gibt's dafür auf unserer Internetseite. Da kann man uns auch drauf ansprechen und wir werden auch immer Beitrittsformulare zum Beispiel dabei haben. Ja, du sagst Website. Auf welcher Website kann ich euch finden? Auf der Website www.city-verkehr.eu. Ja, du sagst gerade, dass ihr euch auf verschiedenen Veranstaltungen in der Innenstadt, im Maxi-Park zum Beispiel auch, dann Stand habt, euren Bus auch präsentiert. Wann ist die nächste Aktion geplant? Die nächste Aktion ist zum Beispiel bei Lafayette geplant. Da sind wir auch mit dem Bus vor Ort. Wir sind aber auch bei der Hammer Kulturnacht dabei, das ist aktuell in Planung und es gibt ganz viele Termine, die sind natürlich auch auf Facebook zu sehen. Ihr habt es gehört, alle Informationen zum Verein Cityverkehr findet ihr unter www.city-verkehr.eu. Lars Rimmermann und Philipp Harig vom Verein Cityverkehr waren heute im Studio der Radiorunde Hamm. Wir haben mit euch über eure ehrenamtliche Arbeit in eurem Verein gesprochen. Vielen lieben Dank, dass ihr gekommen seid. Danke für die Einladung. Ja, danke für die Einladung. Ja, wie gesagt, Informationen zu eurem Verein gibt es unter www.city-verkehr.eu. Mein Name ist Paul Scharapow und ich verabschiede mich jetzt hier mit dem nächsten Song. Hier ist Soldaten 2.0. Ich wünsche euch noch einen schönen Rest Dienstag, einen schönen Start in die neue Woche. Macht was draus, aber mit uns. Im Kopf wie Soldaten und Herzen killen, geerdet wie Asphalt, aber fliegen wie der Wind davon, diese Aura Beton. Und so kommt, bin ich einfach für das, was noch kommt. Soldaten und Herzen killen, geerdet wie Asphalt, aber fliegen wie der Wind davon, diese Aura Beton. Und oh Gott, bin ich dankbar für das, was noch kommt. Ich spring den Tod von der Schippe, fressen meine Knicke, hauen mir meinen Rücken, die mich vor den Ratten schützen. Instagram-Noten posten Fotos von den Titten, groupie-mäßig fremdficken, aber reden von mir wissen. Ich verfluche dein Business, Pisse in der Schüttel, hintenrum nennen sie dich Bastard, aber kleben an deinen Lippen, wie's mir geht. Ganz okay, zwischen gut und beschissen, wenn ich blute durch den Filzstift, das allerletzte bisschen Verstand. Spuck dem Teufel in die Haaren, keine Freunde bei der Bahn, trotzdem eh wieder arm. Wir wollen alle hoch, fliegen doch im Bauch, bleibt die Angst. Ihre Asche fällt vom Himmel, weil so viele sind verbrannt. Die Freundschaft nix wert, wenn nur Geld dich noch satt macht. Fame zu Heroin wird und dein Ego zu einem Bastard. Was dann? Haltet lieber Abstand zu mir. Was ich weiß, ich will niemals so werden wie hier. Wir Soldaten im Herzen killen, geerdet wie Asphalt, aber fliegen wie der Wind davon, diese Aura Beton. Und oh Gott, bin ich dankbar für das, was noch kommt. Soldaten im Herzen killen, geerdet wie Asphalt, aber fliegen wie der Wind davon, diese Aura Beton. Und oh Gott, bin ich dankbar für das, was noch kommt. Mathematik, denn fast jeder ist berechnet. Vom Gangster zum Banker, die Guten und die Schlechten. Statt Blut, Wasser, denn sie teilen nur die Reste. Sind nach 5 Minuten Brüder und nach 10 wieder vergessen. Der Horizont heute reicht von hier bis zur Toilette. Willst du einen guten Rat? Spar dir mal das Ratten. Doch von dem, was ich so hasse, bin ich leider wie besessen. Und bleib lieber mit meinem Hund allein als mit den meisten Menschen. Sie gaukeln dir die Sonne vor, auch wenn es gerade regnet. Ich schau durch diese Scheißmaske direkt in die Seele. Durchleuchte jede Szene im Roman ihres Lebens und erkenne die Wahrheit. Zu suchen, wer vergebens. Weg von naiv, alles für mein Team. Doch meine Freundschaft muss man sich verdienen. Abheben ist gefährlich, denn man fällt zu tief. Und Respekt kriegt man nur, wenn man noch denselben Kopf. Soldaten im Herzen killen, geerdet wie Asphalt, aber fliegen wie der Wind davon. Diese Aura Beton. Und oh Gott, bin ich dankbar für das, was noch kommt. Soldaten im Herzen killen, geerdet wie Asphalt, aber fliegen wie der Wind davon. Diese Aura Beton. Und oh Gott, bin ich dankbar für das, was noch kommt. Radio Runde Hamm höre ich immer am liebsten. Make it, they just want to divide. 2017, Bonnie and Clyde. Wouldn't see the point of living on if one of us died. Yeah, got that kind of style everybody try to rip off. YSL dress under when she take the mink off. Silk on her body, pull it down and watch it slip off. Ever catch me cheating, she would try to cut my crazy, but I love her, I could never run from her. Hit it, no rubber, never would, no one touch her. Swear we drive each other mad, she be so stubborn. But what the fuck is love with no pain, no suffer? Sense. This shit, it gets dense. She knows when I'm out, I feel like she could just sense. If I had $1 million, it was down to 10 cents. She'd be down for whatever, never gotta convince. You know? Hope to die to my lover, I'd never lie. To be true, I swear I'll try. In the end, it's him and I. He's got his head, I'm on my mind. We got that love, the crazy kind. I am his, and he is mine. In the end, him and I. Mobbing to the end of time. Only one who gets me, I'm a crazy fucking Gemini. Remember this for when I die. Everybody dressed in all black suits in a tie. My funeral be lit if I ever go down or get caught or they identify. My bitch was the most solid, nothing to solidify. She would never cheat, you never see her with a different guy. Ever tell you different, then it's a lie. See, that's my down bitch. See, that's my soldier. She keep that dang dang. If anyone goes there, the karma collected. Keeps her composure, and she gon' ride for me until this thing over. We do drugs together, fuck up clubs together, and we both go crazy if we was to sever. No, we keep mobbing, it's just me and my bitch. Fuck the world, we just gon' keep getting rich, you know. Cross my heart, hope to die to my lover, I'd never lie. Said be true, I swear I'll try. In the end, it's him and I. He's got his head, I'm on my mind. We got that love, the crazy kind. I am his, and he is mine. In the end, it's him and I. Him and I. We'll be right back.